ARD Sounds. Ihr hört große Geschichten. Die ARD Literaturhörspiele. Jeden Mittwoch hier in ARD Sounds. Jetzt merken und nichts verpassen. Die Entdeckung des Himmels. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Harry Mulisch. Erster Teil: Der Plan. Einen Augenblick, Herr Cherubin. Hä? Einen Augenblick, Herr Cherubin. Was ist denn? Auftrag ausgeführt. Die Sache ist rund. Welche Sache? Wovon redest du, Engel? Ja, entschuldigen Sie bitte mal. Das Allerwichtigste. Das Testimonium. Die Gesetzestafeln des Moses. Natürlich. Die Gesetzestafeln. Lieber Himmel, es ist doch schrecklich, wie einem selbst die wesentlichsten Dinge aus dem... Gedächtnis? Gedächtnis geraten können, ja. Vielleicht sollten Sie langsam etwas mehr delegieren, Herr Cherubin. Mehr delegieren? Du redest... Du scheinst doch immer nicht zu wissen, was uns bevorsteht. Warum, meinst du wohl, ist dieses Projekt gestartet worden vor... Wie viele Jahre beschäftigst du dich schon mit diesem Dossier? Gut 70 Jahre Menschenzeit. Gut 70 Jahre. Hä? Menschenzeit. Na bitte. Also, lass hören. Wo soll ich anfangen? Das wirst du selber am besten wissen. Ich habe selten ein derart kompliziertes Programm bearbeitet, Herr Cherubin. Aber Sie wollten ja unbedingt, dass die Angelegenheit vor dem Ende des Jahrtausends aus der Welt geschafft würde. Nun ja, bei der Geschwindigkeit, mit der dort unten auf der Erde die technischen Fähigkeiten zunehmen, müssen wir uns beeilen, damit wir noch einen Fuß auf den Boden kriegen. In absehbarer Zeit ist von uns nur noch eine Organisationsleiche übrig geblieben und der Himmel wird zugeklappt. Wie ein Buch. Jedenfalls hatte ich höchstens 3 Generationen zur Verfügung, um jemanden hinzukriegen, der Ihren Auftrag ausführen könnte. Ich brauche Ihnen wohl kaum zu erzählen, was für ein genetisches Gefummel nötig ist, damit sich eine DNS-Sequenz der gewünschten Art bilden und materialisieren kann. Da hieß es, Urgroßeltern, Großeltern, Eltern zu kombinieren. Weiß Gott. Die Sache mit der genetischen Essenz von Eizelle und Spermatozoen hat sich der Chef genial ausgedacht. Oh. Ja. Ausgedacht. Aber lass jetzt beim Erzählen die Ur- und Großeltern unserer Zielperson lieber weg. Fang mit den Eltern an. Wann kamen sie zur Welt? Der Vater 1933, die Mutter 1946. Und wann lernten sie sich kennen? Im März 1967. Dann erzähl mir von da an die ganze Geschichte. Und detailliert, damit ich gut informiert bin, wenn ich dem Chef Bericht erstatte. Zum besseren Verständnis sollte ich aber lieber etwas früher anfangen. Nämlich? Am Montag, dem 13. Februar 1967. Ich höre. An diesem Tag, genau um Mitternacht, sorgte ich in Den Haag im Haus von Hendrikus Quist, dem legendären Staatsminister, dessen 75. Geburtstag gefeiert wurde, für einen Kurzschluss. In den Zimmern unten im Erdgeschoss erloschen die Lichter und die Musik starb. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Was ist passiert? Eine Jugendliche ist das? Das ist merkwürdig, aber das Licht ist nur bei uns ausgefallen. Die ganze Straße ist hell erleuchtet. Aber wo bleiben Sie denn? Haben Sie wieder den Toaster benutzt? Nein, gnädige Frau. Also jemand muss mit irgendetwas herumgepfuscht haben. Ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Einen Kurzschluss gibt es doch nicht einfach so. Irgendjemand wollte doch Kerzen. Nein, Mutter. Mutter. Wo sind denn die Kerzen? Das hat nichts mit dem Toaster zu tun. Es hat begonnen. Was soll das heißen? Onno, was redest du? Was hat begonnen? Es! Es wurde höchste Zeit, dass es endlich anfängt. Aber jetzt ist es da. Das große Weltfinale. Gott sei Dank. Schluss mit dieser reaktionärsten aller Welten. So sei es in Ewigkeit. Amen. Onno, du bist unerträglich wie immer. Dein wievielter Cola rum ist das? In Amsterdam heißt das Cuba Libre. Nein. Aber das werdet ihr in Den Haag auch noch zu spüren kriegen. Ich bringe jedenfalls einen Toast aus. Auf den großen Führer! Es lebe Che Guevara! Es lebe die Revolution! Hör auf, provozieren zu wollen, Onno. Keiner findet dich komisch. Sie werden kurzen Prozess machen mit euch und euren verschlafenen und verfetteten Niederlanden. Onno, ach was? Onno. Ihr seid die Niederlande. Onno, hör jetzt ohne auf. Die Quists gäbe es die Niederlande überhaupt nicht. Was für ein Segen wäre das für die Menschheit. Onno, vergiss nicht, dass du zufälligerweise auch ein Quist bist. Ich? Ich? Ein Quist? Ja. Ich bin ein Bastard. Ein Kuckucksei. Also Schluss jetzt, Onno! Wir feiern Ihr Vaters Geburtstag! Okay. Okay. Ich gehe jetzt wohl besser nach Hause. Adieu allerseits. Kind, es ist doch schon so spät. Bestimmt fährt gar kein Zug mehr zurück nach Amsterdam. Ja, Mutter. Ich fahre per Anhalter. Als Onno Quist das Gartentor hinter sich schloss, ließ sich im Haus die Lichter wieder angehen. Es war 2:30 Uhr. Genau der richtige Moment für seinen Aufbruch. Denn kurz zuvor war Max Delius bei einer weiblichen Zufallsbekanntschaft, die er an diesem Abend nach Hause gefahren hatte, zum gewünschten Ziel gekommen und befand sich jetzt auf der Heimfahrt von Den Haag nach Amsterdam. Am Stadtrand sah er auf dem verlassenen Bürgersteig einen großen Mann in einem langen Mantel, der die Hand hob. Fahren Sie in Richtung Amsterdam? Ja, steigen Sie ein. Danke, dass Sie mich mitnehmen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich nur unter Protest in so ein Auto steige. Das ist noch gar nichts. Wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir einen offenen Rolls Royce, setze mich in einem weißen Pelzmantel in den Fond und ans Steuer eine bildschöne Frau. Warum kaufen Sie nicht gleich einen Kinderwagen? Ich habe das Gefühl, ich kenne Sie von irgendwoher. War Ihr Bild nicht vor kurzem in der Zeitung? Natürlich war mein Bild vor kurzem in der Zeitung. Und warum? Das wissen Sie nicht mehr? Weil ich von der Universität in Uppsala den Ehrendoktor verliehen bekam. Aha. Und wofür war der Ehrendoktor? Das haben Sie also auch vergessen. Dafür, dass ich das Etruskische verständlich gemacht habe. Die größten Geister der Welt waren bisher dazu nicht imstande. Und da habe eben ich es gemacht. Gratuliere. Danke. Und Sie? Womit verdienen Sie Ihre Brötchen? Ich arbeite in der Sternwarte von Leiden als Astronom. Ich bin Onno Quist. Max Delius. Quist? Quist? War nicht ein Quist vor dem Krieg Premierminister oder irgend sowas? Würden Sie vielleicht etwas weniger salopp von meinem Vater sprechen? Die 4 Jahre Kabinett Quist gehören zu den dunkelsten der menschlichen Kultur. Das niederländische Volk ächzte unter der Schreckensherrschaft meines Vaters. Oh. Über den ich kein schlechtes Wort hören möchte. Schon gar nicht aus dem Mund von jemandem mit einem derart lächerlichen Automobil. Lächerlich? Lächerlich. Die Zusammenführung war gelungen. Sie hatten einander gefunden und erkannt. Als sie nach Amsterdam hineinfuhren, redeten sie bereits wie alte Freunde miteinander. Und nachdem Max Onno vor seinem Haus abgesetzt hatte, fuhr Onno noch mit zu dessen Wohnung, von wo aus Max ihn schließlich zu Fuß nach Hause begleitete. So, Sag mal, weißt du, dass dein Gesicht überhaupt nicht zusammenpasst? Du hast stahlharte blaue Augen, aber zugleich einen lächerlich weichen Mund, mit dem ich mich nur sehr ungern zeigen würde. Oh, und diese Nase. Jagdhunde haben immer lange Nasen. Über dein Aussehen schweige ich lieber aus Feingefühl, ja? Danke. Was hast du eigentlich studiert? Jura. Hm? Naja, das ist ein Familienleiden. Alle Quists haben Jura zu studieren. Ich denke, du bist Sprachwissenschaftler. Ja. Bloß aus Liebhaberei. Und wie viele Sprachen beherrschst du? Ich hab's vergessen. Aber wenn es sein muss, lerne ich eine Sprache in einem Monat. Mit 11 Jahren habe ich mir selber beigebracht, die Hieroglyphen zu entziffern. Ich hatte für 2 Groschen ein altes englisches Lehrbuch gekauft und lernte auf diese Weise gleich auch Englisch. Das war der letzte Kriegswinter. Ich weiß nicht, wie ich den Hunger und die Kälte ohne die Beschäftigung überstanden hätte. Bei mir hat der Krieg wohl eine ähnliche Rolle gespielt. Ich war damals im Internat bei katholischen Patres. Und wenn die nachts in der Kapelle die Vesper sang, wachte ich manchmal auf und lehnte mich aus dem Fenster. Ich glaube, es waren die stillen Nächte und die Sterne und die gregorianischen Choräle und dieser Krieg, die damals den Grundstein gelegt haben für meine Berufswahl. Vielleicht, weil die Sterne nichts mit dem Krieg zu tun hatten. Du bist also von Haus aus katholisch. Bist du es immer noch? Von Haus aus bin ich gar nicht. Ja, wie bist du dann an die Patres geraten? Das ist nicht unbedingt ein Thema für eine Konversation. Ja, gut. Wenn es nicht für meine Ohren bestimmt ist, dann will ich es auch nicht hören. Doch, ich erzähl's dir. Und Max erzählte diesem bis vor einer halben Stunde noch wildfremden Menschen, worüber er mit keinem seiner Freunde und mit keiner seiner Geliebten je gesprochen hatte. Und woran er selbst meist zu denken vermied, die Geschichte seiner Eltern. Um es kurz zu machen, meine Mutter stammte aus einer jüdischen Diamantenhändlerfamilie. Mein Vater war Österreicher, 16 Jahre älter als sie. Es war eine abscheuliche Ehe. Und bald nachdem ich geboren wurde, trennten sie sich. Als dann der Zweite Weltkrieg kam und mit ihm die deutsche Besatzung, meinte mein Vater offenbar, er müsse seine deutschfreundliche Gesinnung unter Beweis stellen. Er war ja noch immer mit einer Jüdin verheiratet, hatte Rassenschande mit ihr begangen, sogar ein Kind mit ihr gezeugt. Ja, aus dem Nazi-Kollaborateur wurde ein Kriegsverbrecher. 1942 ließ er sich von meiner Mutter scheiden, was auf einen verkappten Mordanschlag hinauslief, und verriet meine Großeltern an die Gestapo. Alle 3 wurden deportiert, kamen nach Auschwitz. Und ich selbst, damals 9 Jahre alt, zu den katholischen Patres, später zu einem kinderlosen Ehepaar. Von meinem Vater habe ich erst nach dem Krieg wieder gehört, als er vor Gericht stand und zum Tod verurteilt wurde. Großer Gott, du bist ein Sohn von diesem Delius. Ja, von diesem Delius. Es ist mir unbegreiflich, wie jemand über solche Erfahrungen so kalt reden kann. Du sprichst über den Tod deiner Mutter und gleichzeitig pfeifst du hinter dieser kleinen Nutte daher. Was bist du für ein Mensch? Offenbar ein Mensch, der einer Nutte hinterher pfeift, während er vom Tod seiner Mutter spricht. Ich sprach übrigens auch vom Tod meines Vaters. So, da sind wir. Kerkstraat. Du, ich kann jetzt unmöglich schlafen gehen. Ich gehe nochmal mit in deine Richtung. Wenn deine Mutter Jüdin war, dann bist du selbst auch Jude. Nach Meinung der Rabbiner schon. Nach Meinung der Nazis war ich Gott sei Dank nur halb Jude. Sonst hätte ich auch nicht überlebt. Man fragt sich übrigens, ja, welche? Welche Hälfte ist jüdisch? Die obere? Die untere? Links? Rechts? Die Nazis waren Biologen. Für die warst du sowas wie ein verdünnter Jude. 50% arisches Wasser im jüdischen Wein. Sag mal, 1942 warst du 9. Mhm. Dann sind wir gleich alt. Wann hast du Geburtstag? Am 27. November. Ich am 6. Ja, oh, warte mal. Ich wurde 3 Wochen zu früh geboren. 6 plus 21... Ja, da müssen wir also am selben Tag gezeugt worden sein. Wer weiß, vielleicht sogar im selben Augenblick. Was für eine Fügung. Nur der Tod kann uns jetzt noch trennen. Du sagst es. Winnetou und Old Shatterhand. In den darauffolgenden Monaten verging kein Tag, an dem Onno und Max sich nicht sahen. Wegen ihres unzertrennlichen Auftretens in den Cafés und Kneipen nannte man sie bald die Homo-Intellektuellen. Homo-Intellektuelle? Ja, denn das war bedrohlich und erweckte Misstrauen. 2 erwachsene Männer, die offenbar nicht schwul waren, nichts miteinander gemein zu haben schienen und auf rätselhafte Weise gerade deshalb nahezu symbiotisch ineinander aufgingen. Auch Helga, Onnos Freundin, eine Kunsthistorikerin, empfand die Bedrohung. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin total blockiert mit meiner Arbeit. Naja, vielleicht kann man nur einmal in seinem Leben eine richtige Entdeckung machen. Könnte das vielleicht an den durchwachten Nächten mit deinem neuen Freund liegen? Oh. Helga, das ist nicht dein Ernst. Das ist ja wohl mein Ernst, Onno. Du kommst nach Hause, wenn ich ins Institut gehe. Oh, bitte. Wenn du sehen könntest, wie du dich in letzter Zeit verändert hast. Du bist mit deinen Gedanken mehr bei ihm als bei deiner Arbeit. Bist du eifersüchtig? Ich möchte, dass es dir gut geht. Hör zu, Helga. Was zwischen Max und mir ist, kann nie zwischen dir und mir sein. Und was zwischen dir und mir ist, kann nie zwischen Max und mir sein. Darüber müssen wir nicht weiter reden. Onno, sei vorsichtig. Weshalb, um Himmels Willen, vorsichtig? Ich weiß es nicht. Aha, die berühmte weibliche Intuition. Komm. Tröst mich ein bisschen. Wenn du magst. Natürlich mag ich. Ist das Max? Schon wieder. Wann arbeitet dieser Mensch eigentlich? Hallo Max. Helga ist da, komm rein. Doch, lieber nicht, das Wetter ist so schön. Darf Onno bitte, bitte mit mir draußen spielen, Frau Hartmann? Die beiden im Zimmer sahen sich an. Die Katastrophe. Sie wussten beide, dass dies das Ende war. Dass Max mit seinem Scherz den Kern ihrer Beziehung bloßgelegt hatte. Hallo Max. Ja, du hast mich aber warten lassen. Musstest wohl erst noch deine Hausaufgaben machen, ne? Hör auf, was du deinen Freunden antust. Es ist aus mit Helga. Deine Schuld. Wieso meine? Sie hat den Hausschlüssel auf den Tisch gelegt. Was soll ich jetzt machen? Wer sorgt für mich, schützt mich vor Regen und Wind? Du hast mich endgültig zugrunde gerichtet und das war natürlich immer schon deine Absicht. Ich komme nie mit einer Absicht, das weißt du doch. Außerdem, gestatte mir die Bemerkung, es gibt noch ein paar andere Frauen außer Helga. Ja, du hast leicht reden. In deiner ausgemachten Sexualhysterie würdest du am liebsten alle Frauen bespringen. In der Psychoanalyse gibt es dafür den Terminus astronomische Satyriasis, mein Herr. Es ist ein Krankheitsbild, ja, das selbst bei Spezialisten, die nun wirklich mit der Schattenseite der menschlichen Natur vertraut sind, Ekel hervorruft. Aber wenn es mir nun gefällt, was soll ich tun? Bitte, bitte heilen Sie mich, Herr Professor. Ich will nicht mehr, dass es mir gefällt. Ich will monogam sein wie Sie oder impotent in Gottes Namen. Ich werde Ihr Honorar verdoppeln. Habe ich richtig gehört? Es gefällt Ihnen? Das kann doch nicht wahr sein. Still! Schau mal da am Fenster. Die junge Frau mit dem Cello. Oh mein Gott. Ist sie nicht hinreißend? Damit sind wir bei der nächsten Stufe unseres Plans. Auftritt der weiblichen Hauptfigur. Es ist Frühling und Ada Bruns sitzt am offenen Fenster und übt. Wie könnte dieser Anblick Max ungerührt lassen? Festes, fast japanisch-schwarzes Haar mit einem Pony rahmt ihr blasses Gesicht mit den dunklen Augen ein. Ada ist 21 Jahre alt, Absolventin des Konservatoriums und hat noch nie wirklich geliebt. Ich werd verrückt, Onno. Ich will von dieser Frau auch so befingert und gestreichelt werden wie ihr Cello. Ist es wieder mal soweit? Ja, die Pflicht ruft. Dann gehe ich schon mal vor ins Café. Ja, geh. Geh nur. Bis später. Halt zwei Plätze für mich frei. Adieu, Unglückliche. Max spürte, wie sein Herz schlug. Es war doch jedes Mal wieder so neu wie beim ersten Mal. Er stellte sich so hin, dass er nicht gesehen werden konnte, doch während er lauschte und sie betrachtete, veränderte sich etwas in ihm. Seine Erregung schwand nicht, aber es war, als öffnete sich dahinter langsam ein Raum, wie im Theater, wenn sich der Vorhang hebt. Un coup de dés n'aboulira pas le hasard. Der liebe Gott würfelt nicht. Warum mir gerade jetzt mal am Meer entfällt? Sie spielen himmlisch. Oh. Jemanden zu belauschen ist sehr unhöflich. Man möchte ihnen immer nur zuhören und sie dabei ansehen. Ja, wirklich? Ich heiße Max Delius. Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee entführen? Im Café fanden sie Onno. Als er Max tatsächlich in Begleitung von Ada kommen sah, hatte es einen Moment den Anschein, als wolle er, moralisch entrüstet, weiter in seiner Zeitung lesen. Ada, das ist Onno Quist. Onno, das ist Ada Bruns. Hallo. Kennt ihr euch schon lange? Naja. Wir haben uns nie nicht gekannt. Ist das nicht so, Ada? Dann verstehe ich nicht, wie ein vernünftiges Mädchen es mit so einem aushalten kann. Aber vielleicht hat Max ja eine geheime Seite, die er mir bis jetzt geschickt verheimlicht hat. So, da waren also die drei, die ich zur Durchführung des Plans brauchte, zusammengebracht. Drei? Warum drei? Sie werden es schon noch verstehen, Herr Cherubin. Dann bin ich aber gespannt. Von nun an lief alles mit der unerbittlichen Präzision einer Variation von Bach ab. Vor allem Ada wusste, dass jetzt der Augenblick für die Liebe gekommen war. Jetzt würde es geschehen und das war es auch, was sie wollte. Was sie vom ersten Moment an, als sie Max sah, gewollt hatte. Du. Ja. Bitte sei vorsichtig. Tu mir nicht weh. Meine Liebste. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Was meinst du, wenn wir jetzt aufs Dach steigen und ich drücke aus meinem Füller einen Tropfen Tinte und lasse ihn gegen ein Blatt Papier wehen? Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass in meiner Schrift dasteht, ich will nicht, dass Ada bei mir bleibt? Es ist unmöglich. Und du willst sagen, gleich jetzt? In dieser ersten gemeinsamen Nacht zeugten die beiden unsere... Oh nein, wo denken Sie hin, Herr Cherubin? Wie hätte da Onno Quist seine Rolle in der Geschichte spielen können? Der war doch dringend nötig. Ich sehe schon, ich unterschätze deine... Kreativität. Erzähl weiter. Max und Ada waren nun also ein Liebespaar. Zwar verwandelte sich Max auch jetzt nicht schlagartig in einen monogamen Liebhaber. Von Montag bis Freitag setzte er sein erotisches Leben mit ständig wechselnden Frauen auf die gewohnte Art und Weise fort. Aber am Wochenende, wenn Ada bei ihm war, lebte er zu seiner eigenen Verwunderung auf eine entspannte, fast spießige Weise häusliches Glück. Er war nicht verliebt in sie. Verliebt war er sozusagen in alle Frauen. Er begriff auch nichts von ihr. Für ihn hatte sie den undurchdringlichen Blick eines Wesens aus einer anderen Welt. Und genau das war's, was ihn an sie band. Was ist bloß das Geheimnis von diesem Schubert? Mit so wenigen Takten die absolute Schönheit zu erreichen. Das Allerhöchste, das Allerkomplizierteste und das Allerunbegreiflichste in Gestalt des Allereinfachsten. Übrigens erinnert mich das an etwas. Mendelssohns Hebriden, stimmt's? Dein Melodiengedächtnis ist gnadenlos. Mit dir kann ich wenigstens darüber sprechen. Weißt du, was Onno einmal sagte, als ich anfing, über Musik zu reden? Musik ist für Mädchen. Und dieses Mädchen ist jetzt also da. Das hat er richtig gespürt. Du liebst ihn, nicht? Natürlich liebe ich ihn. Sagt ihr euch alles? Alles. Die beiden sahen Onno häufig. Er hatte große Sympathie zu Ada gefasst und führte lange Gespräche mit ihr in einem leicht väterlichen Ton. Oder vielleicht war es eher der Ton eines Schwiegervaters. Seitdem er bei seiner Arbeit über den Diskos von Phaistos in eine Sackgasse geraten war, hatte er ein plötzliches Interesse für Politik entwickelt. Und weil du mit dem Entziffern deiner Hieroglyphen nicht weiterkommst, hast du beschlossen, zur Abwechslung mal ein bisschen die Niederlande umzukrempeln, ne? Vielleicht ist die Politik mein Schicksal, wer weiß. Jedenfalls wäre ich ausgezeichnet dafür qualifiziert, da ich so viele Geschwister habe. Wieso das? Politik lernt man nur im Streit auf Leben und Tod mit vielen Geschwistern. Wer diese Lebensschule aus Intrige, Betrug und Einschüchterung nicht durchlaufen hat, aus dem wird nie etwas. Ein Einzelkind wie du hat natürlich nie um die Gunst der Eltern kämpfen müssen. Aber nur um Haaresbreite. Ich hatte einen älteren Bruder, der ist als Säugling gestorben. Ja, das sieht dir ähnlich. Du duldest keinen neben dir. Übrigens, heute ist es genau 21 Jahre her, dass mein Vater hingerichtet wurde. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du es erfahren hast? Kaum. Ich war 12. Ich glaube nicht, dass es mich sehr berührt hat. Ich hatte ihn zuletzt gesehen, als ich 6 war. Hast du dich später einmal mit seinem Prozess beschäftigt? Nein. Nein, lange Zeit hatte ich das Gefühl, ich könnte es meiner Mutter nicht antun, mich mit ihm zu befassen. Ich nehme an, dass die Prozessakten heute im Staatlichen Institut für Kriegsdokumentation aufbewahrt werden. Wie wäre es, wenn wir zusammen dorthin gehen würden? Du meinst, sowas ist öffentlich zugänglich? Natürlich nicht. Aber du bist ja immerhin der Sohn. Und falls sie sich weigern, kann ich immer noch meinen widerlichen Bruder, den Staatssekretär, einschalten. Ja, oder wenn nötig, meinen Vater. Ich denke aber, der Name Quist wird genügen. Ich nehme an, der Name hat genügt, oder? Natürlich. Bin ich Ihnen zu ausführlich, Herr Cherubin? Meine Güte, die Akten von Kriegsverbrecherprozessen. Ich kann mir etwas Erfreulicheres vorstellen. Privatgeschichten sind einfach interessanter. Oh, die Sache hatte gerade im privaten Verhältnis unserer Versuchspersonen ganz gewaltige Konsequenzen. Erzähl. Naja, Ada und Max waren am nächsten Morgen beim Frühstück, einem Liebesfrühstück im Bett. Ja, langsam. Langsam, ganz langsam. Ja, ja. Oh. So soll es ewig dauern. Es ist wunderbar. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh. Verdammt, wie viel Uhr ist es? Was ist, Max? Lass es doch läuten. Das ist Onno. Wir sind verabredet. Aber du kannst doch jetzt nicht... In diesem Augenblick, Max, ich war fast... Mach's dir selbst. Onno, ich komme. Bin gleich unten. Max, was hast du da gerade gesagt? Wir sehen uns heute Abend. Da erzähle ich dir alles. Bis dann. Ada war wie erstarrt. Mach's dir selbst. Als ob es um einen Orgasmus ginge. Er selbst hatte auch keinen gehabt. Sie wusste... Das, was eben geschehen war, konnte nie wieder gut gemacht werden. Es war das Ende. Ganz unwiderruflich. Als Max nach ein paar Stunden zurückkam, müde und erschüttert von dem, was er in den Prozessakten über seinen Vater erfahren hatte, lag auf dem Tisch ein Brief von Ada. Lieber Max, wenn du nach Hause kommst, bin ich fort. Vielleicht wirst du es nicht gleich verstehen, aber wenn du kurz überlegst, kommst du schon dahinter. Ich habe eine schöne Zeit mit dir gehabt, für die ich dir dankbar bin und die ich nie vergessen werde. Du hast mir viel bedeutet und ich dir vielleicht auch ein wenig. Wenn wir einander noch einmal begegnen, hoffe ich, dass wir das als gute Freunde tun können. Deine Ada. Und Max hat das einfach so hingenommen? Naja, das Unvermutete dieses Abschieds. Das Endgültige der Sätze trafen ihn. Zugleich aber wusste er, dass er nichts unternehmen würde, um es ungeschehen zu machen. So war es eben. Eine Episode war zu Ende. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und öffnete den Umschlag, den man ihm im Institut ausgehändigt hatte. Eine Brille in einem billigen Pappmaché-Etui, ein Füller mit rostig gewordener Feder, eine Zigarettenschachtel, auf deren Rückseite in der Handschrift seines Vaters geschrieben stand: Es gibt es nur gibt mich. Nur mich. Was es nicht gibt, das kann nicht sterben. Blödsinn. Vermessener Blödsinn. Er nahm die Sachen und warf sie zusammen mit Adas Brief in den Papierkorb. Weg, bloß weg damit. In den Sommerferien, so beschloss er, würde er nach Auschwitz fahren. Mit dem Zug. Die gleiche Strecke, die damals der Transport mit seiner Mutter genommen hatte. Weißt du, wann er wieder zurückkommt, Onno? Ich glaube, in 3 Wochen. Was ist denn überhaupt passiert, dass es zwischen euch so plötzlich aus war? Mir kam eure Beziehung eigentlich ziemlich idyllisch vor. Hat Max dir das nicht erzählt? Ich habe ihn nie danach gefragt. Dann sage ich es lieber auch nicht. Ist gut. Da sitzen wir nun. Max ist auf der Suche nach seinen Wurzeln und wir fühlen uns ohne ihn wie 2 verlassene Waisenkinder. Was für Wurzeln hat er denn? Hat er nie mit dir darüber gesprochen? Er hat nie sehr viel geredet. Als Onno ihr von Max Herkunft und dem verhängnisvollen Geschick seiner Eltern erzählte und ihren gemeinsamen Besuch im Institut für Kriegsdokumentation schilderte, verstand Ada plötzlich. Mach's dir selbst. Darum also seine Hast aufzubrechen an jenem Morgen. Und zugleich war sie weiterhin der festen Überzeugung, dass Max nicht so reagiert hätte, wenn ein anderer ihn abgeholt hätte. Es war passiert, wie es passiert war, weil es Onno war, der geklingelt hatte. Onno, der vielleicht wieder gehen würde, wenn nicht sofort geöffnet wurde, und der dann niemals wiederkommen würde, so wie Max' Eltern gegangen und nie zurückgekehrt waren. Oh, entsetzlich. Wenn ich mir vorstelle, mein eigener Vater hätte meine Mutter umbringen lassen. Willst du wieder zurück zu Max? Nein, es geht nicht mehr. Nicht, weil du mir das alles erzählt hast, sondern weil er es mir nicht erzählt hat. All die Wochen hat er mich nicht für würdig befunden, mir zu zeigen, wer er eigentlich ist. Vielleicht hätte ich es dir besser nicht erzählt. Doch, ich bin dir dankbar, wirklich. Aber jetzt sag, geht es dir gut? Ich schlage mich so durch. Ada. Es berührte sie, dass er sie beim Namen nannte. Es war wie eine Liebkosung. Ein leises Streicheln über den Kopf. Erzähl mir von dir. Ganz genau und ausführlich. Ist das dein Ernst? Ja, Onno. Sie sahen sich an. Alles hatte sich plötzlich verändert. Nein, sie war nicht Max. Und auch er war nicht Max. Und zugleich war sie doch Max. Und er auch. Lass uns hier weggehen, Ada. Schnell. Max kam erst nach 4 Wochen wieder nach Amsterdam zurück. Als er Onno von seiner Reise erzählte, schien es ihm, als erzähle er einen Traum. Er konnte sich kaum mehr vorstellen, dass er tatsächlich dort in Auschwitz gewesen war. Weißt du, es war alles viel kleiner, als ich gedacht hatte. Ein stilles Dorf aus 33 Ziegelsteingebäuden. Über dem Eingangstor der unübertreffbar zynische Spruch: Arbeit macht frei. Ich wusste, über diese Schienen ist meine Mutter damals hineingefahren. In einem verschlossenen Viehwaggon. Und ich hatte das Gefühl, da kann ich nicht so einfach hineingehen. Stattdessen ging ich um das Lager herum, ganz langsam um die 4,5 Millionen Quadratmeter, wo auf jedem Einzelnen ein Toter steht. Totgeschlagen, erschossen, totgespritzt, zu Tode gefoltert, ins Gas getrieben. Anus Mundi. Gibt es irgendwo auf Erden einen Ort, an dem im selben Maße das Gute getan worden ist, wie hier das Böse? Und wenn Auschwitz die Filiale der Hölle auf Erden war, wo ist dann die des Himmels? Die Sache beginnt eine Wende zu nehmen, die mir absolut nicht gefällt. Ja, an der Theodizee beißt sich die Menschheit schon seit Jahrhunderten die Zähne aus. Und das Gespräch über das Vorhandensein des Bösen in der Welt wird wohl bis in alle Ewigkeit geführt werden, wenn man bedenkt, dass... Es wäre mir lieber, wenn du jetzt nicht abschweifen würdest. Bitte, wenn Sie erlauben, fahre ich also fort. Die Reise war sicher sehr schwer für dich, Max. Ja, aber es war richtig, dass ich gefahren bin. Und jetzt erzähl du, was hast du so getrieben, außer dass du der niederländischen Politik deinen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt hast? Ja? Max, ich muss dir etwas Schreckliches gestehen. Zwischen Ada und mir hat sich etwas sehr Schönes entwickelt. Was für eine Überraschung. Seit wann? Ja, seit 2 Wochen ungefähr. Gratuliere. Ehrlich, Otto, du hättest es nicht besser treffen können. Ich hätte natürlich bei dir um ihre Hand anhalten sollen, Max, aber du warst ja nicht da. Erteilst du mir deinen Segen? Unter kultivierten Menschen ist es ja wohl das erste Gebot der Höflichkeit, dass man seinen Freunden seine Frau anbetet. Ja, das stimmt. Ich danke Ihnen, mein Herr. Weißt du was? Hm? Betrachte es einfach als Rückvergütung für Helga. Das lief ja wirklich bemerkenswert unkompliziert ab. Allerdings war es nicht das letzte Wort in der ganzen Affäre. Anfang September zog Ada zu Orno. Und so, wie Orno Ada früher nie ohne Max gesehen hatte, so traf Max sie nun nie mehr ohne Orno. Aber sehr oft sahen sie sich ohnehin nicht. Orno wurde immer mehr durch seine Arbeit für die Sozialdemokratische Partei in Anspruch genommen. Ada hatte ihre Konzertproben und Auftritte. Und Max hatte schon nach wenigen Wochen alles vergessen und nahm sein altes, bewegtes Leben wieder auf. Doch dann kam die Einladung nach Kuba. Kuba? Kuba, Kuba, Kuba. Aber mein Gedächtnis in Erdenangelegenheiten ist mittlerweile wie ein Sieb. Naja, die kubanische Revolution. Fidel Castro. Ah ja. Sie wissen doch, der bärtige Kommunist mit der dicken Zigarre, der damals in den 60ern die europäischen Intellektuellen allesamt in Begeisterung versetzt hat. Ah ja. Jedenfalls fand in Havanna ein 10-tägiger Revolutionskongress statt. Garniert mit einem Kammermusikfestival, zu dem auch Adas Streichorchester eingeladen war. Eines Tages war bei Onno und Max plötzlich der Plan entstanden, mitzufahren. Auf euer Wohl, Compañeros, Amigos, mit diesem echten Cuba Libre. Vivere pericolosamente! Wenn ihr Sozialisten demnächst an der Macht seid, Onno, solltest du den Niederlanden per Dekret das gleiche subtropische Klima verordnen wie hier. Ja, genau, du sagst es. Die Politik ist vielleicht ästhetisch bestimmt, aber auf jeden Fall immer auch meteorologisch. Oh, ich finde es herrlich, dass ihr beide mitgefahren seid. Ihr hättet mir gefehlt. Max ja wohl nicht. Hoffe ich zumindest. Oh, anders. Glaubt es oder glaubt es nicht, aber jetzt bin ich glücklich. Ja, eines Tages werde ich an diesen Abend zurückdenken mit dem Bewusstsein, damals war ich glücklich. Vielleicht ist Glück überhaupt nur durch diesen Spiegel erfahrbar. Naja, jedenfalls, wenn ich dir einst mal im Sterben liege, dann wird möglicherweise der Gedanke an diesen Abend mir meinen Tod leichter machen. In dieser Nacht ließ ich es geschehen. Orno hatte viel getrunken und war schon aufs Zimmer gegangen. Ada wollte vor dem Schlafengehen noch einmal ins Meer. Ada? Wo bist du? Hallo, Ada! Hier bin ich, Max! Das Wasser ist himmlisch! Alles ist einfach über die Maßen himmlisch. Der Sternenhimmel, der warme Sand, der leise Wind, die Tatsache, dass wir hier sind. Und wem haben wir das zu verdanken? Unserem guten Stern. Und dir natürlich, Ada. Na komm, lass uns tanzen. Im Wasser tanzen? Aha. Ein Walzer. Da-da, da-da, da-da, da-da, da-da, da-da, da-da. Oh, schau, eine Sternschnuppe. Wir dürfen uns was wünschen. Und wenn es nicht in Erfüllung geht, war es keine Sternschnuppe, sondern ein Teil vom Wrack irgendeines Satelliten, der verglüht ist. Was hast du dir gewünscht? Ich wünsche mir Nein, das darf man nicht sagen. Nie. Ein Kind, ich wünsche mir ein Kind, hatte sie sofort gedacht, ohne zu überlegen. Oh, bist süß, Anna. Hinreißen. Max, was machst du? Lass mich los. Wir müssen noch was zu Ende bringen. Das weißt du doch. Von damals, vor 3 Monaten. Das geht doch nicht. Ben Onno, Max. Aber Max hörte ihren Einwand schon nicht mehr, denn ich sorgte dafür, dass eine ganz andere Kraft in ihm arbeitete, die sich nicht um ihn kümmerte. Jetzt nämlich war der Augenblick gekommen, den Funken in die Welt zu setzen. Den Funken, der den Auftrag erfüllen und die Gesetzestafeln zurückbringen würde. Das war riskant. Wenn nun Onno nicht so viel getrunken hätte an diesem Abend. Oder wenn es ihm plötzlich in den Sinn gekommen wäre, auch noch an den Strand zu gehen. Sie sagen es, Herr Cherubin. Das Problem bei den Menschen ist, dass wir sie zwar drängen, aber nicht zwingen können. Aber in diesem Fall hat es ja so geklappt, wie es für unseren Plan nötig war. Was ich bloß nicht verstehe, wo Ada nun tatsächlich das Kind von Max bekommt, wozu der ganze Umweg mit Onno? Also, erstens hätte Max ohne die Existenz von Onno Ada aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geschwängert. Und zweitens wird sich noch herausstellen, dass Onnos Anwesenheit für das Erreichen unseres Ziels ganz essentiell wichtig war. Und wie sind Max und Ada damit fertig geworden, dass sie beide den Freund betrogen hatten? Oder ist Ada etwa wieder zu Max zurückgekehrt? Nein. Sie war sogar mehr denn je zu einem gemeinsamen Leben mit Onno entschlossen. In der gleichen Nacht noch, in der sie mit Max am Strand zusammen gewesen war, ging Ada ins Zimmer von Onno und schlüpfte zu ihm ins Bett. Nie zuvor hatten sie sich so innig umarmt. Ja, es war, als erführen sie erst in dieser Nacht die wirkliche, die wahre, die reine Liebe. Ada, kann ich dich Max? Mal ganz kurz sprechen? Du, wir fangen gleich an. Nur ganz kurz. Seitdem ich von Onno erfahren habe, dass du schwanger bist, habe ich an nichts anderes mehr denken können. Das ist eine Katastrophe. Ich freue mich sehr darüber. Ja, ja, das verstehe ich. Du bist eine Frau, du erwartest ein Kind, aber wer ist der Vater? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Für mich seid ihr beide der Vater, du und Onno. Ihr seid ohnehin eine Einheit. Du, ich muss jetzt wirklich... Ada, bist du wahnsinnig? Wenn nun eine Kopie von mir auf die Welt kommt, was haben wir Onno dann angetan? Ich weiß sehr gut, worauf du hinaus willst, Max. Aber die Mühe kannst du dir sparen. Ich lasse es nicht abtreiben. Ich bin mir ganz sicher, dass dies meine einzige Chance ist, ein Kind zu bekommen. Aber das ist doch irrational. Unzählige Frauen haben abtreiben lassen und dann auch noch Kinder bekommen. Wenn du so rational bist, warum sagst du dann Onno nicht einfach die Wahrheit? Ich habe einen Brief an ihn angefangen, aber dann zerrissen. Du hast ihm doch auch nichts erzählt. Nein. Dieses Kind ist für mich ein Lichtblick. Irgendwann werden wir alle tot und damit auch unsere Probleme verschwunden sein. Aber er wird noch irgendwo leben. Und seine Kinder und Kindeskinder auch. Du, ich muss jetzt raus. Eine hübsche Vorstellung. Aber da hat sie sich wohl getäuscht, nicht wahr? Allerdings. Götterboten bleiben keusch und verlassen die Welt früh. Einen Stammbaum begründen sie keinesfalls. Im Laufe der nächsten Wochen wurde Max gelassener. Ja, manchmal spürte er tief in seinem Innern so etwas wie Zustimmung zu dem Gedanken, dass genau genommen er ein Kind von Onno haben würde. So habe ich die höchste Ebene menschlicher Verwirklichung erreicht, die Ehe. Mein Fleisch duftet wie eine Rose von Saron, denn ich bin vermählt. Wie eine Lilie unter den Dornen, so bin ich unter den Söhnen. Die Hochzeit von Ada und Onno fand unter Beteiligung fast aller Mitglieder des Quistclans statt, denen die laxe Amsterdamer Art und Weise, in der alles zuging. Das Brautpaar auf dem Fahrrad, der Empfang in der Kneipe, überall Künstler, Freidenker, Rote und kein Pfarrer weit und breit, erwartungsgemäß wenig behagte. Zu all dem wurde ihnen auch noch der Sohn des Kriegsverbrechers Delius aus der Besatzungszeit zugemutet, als Trauzeuge und bester Freund des jungen Paares. Und dein Schlaf ist, weiß ich nicht mehr, dein Schlaf ist wie das Wachliegen eines kleinen Jungen, über den sich quakend der Wahnsinn beugt. Herzlichen Glückwunsch, Onno. Danke dir. Na, wie fühlst du dich? Vor allem fest entschlossen. Die Familie ist immerhin der Eckpfeiler der Gesellschaft und ich werde der engstirnigste aller Familienväter werden. Na, alles deine Schuld. Wieso das? Durch dich habe ich Ada schließlich kennengelernt. Aber dann war auch die Hochzeit vorüber und das normale Leben nahm seinen Lauf. Die drei sahen sich nicht sehr häufig. Onno ging völlig in seiner politischen Tätigkeit auf. Adas Leben war auf das Kind ausgerichtet, das sie erwartete. Und Max widmete sich mit Begeisterung der großen neuen Teleskopanlage von Westerbork, die in der Nähe der Leidener Sternwarte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers Westerbork entstand. An einem regnerischen Tag Ende Februar hatte er Onno und Ada eingeladen, um sie durch die Anlage zu führen. Was für eine Schande. Das hier war das erste Judenlager außerhalb von Nazi-Deutschland, bereitwilligst eingerichtet von der niederländischen Regierung und das 1939. Die Deutschen hatten die Juden zum Abtransport in die Vernichtungslager gleich ordentlich gebündelt beisammen. Himmelschreiend. Und heute machen wir eine Sternwarte daraus, in der Hoffnung, dass Westerbork dadurch allmählich seinen schlechten Ruf verliert. Es ist, als würden die Polen in Auschwitz ein Konservatorium gründen, damit der Name weniger unangenehm klingt. Max, Onno hat mir gesagt, dass deine Mutter auch von hier abtransportiert. Hier ist sie in einen Viehwaggon gestiegen. Jemand hat die Tür geschlossen und den Riegel vorgeschoben. Ihre letzte Reise. Aber hast du... Ich meine, hast du keine Probleme damit, denn hier zu arbeiten? Im Gegenteil. Ich wüsste keinen anderen als diesen verfluchten Ort, an dem ich lieber arbeiten würde. Ich habe das Gefühl, hier ist alles, was ich selbst bin, vereint wie im Brennpunkt einer Linse. Hier gehöre ich hin. Hier muss ich mein Leben verbringen. Ich hoffe, du fühlst dich wenigstens klein, wenn du ins Weltall schaust. Weißt du, ich habe noch nie verstanden, dass sich jemand dem All gegenüber klein vorkommen kann. Der Mensch weiß doch, wie überwältigend groß es ist. Und dass er das alles entdeckt hat, beweist doch gerade seine Größe. Es macht ihn in gewisser Weise sogar größer als das Weltall. Übrigens, der 12. Spiegel wird noch in diesem Jahr fertig. Ja, aber wie groß ist der Nutzen? Ich glaube, ich muss in meiner Eigenschaft als sozialdemokratischer Politiker mal ausrechnen lassen, wie viele Kindertagesstätten von dem Geld für einen einzigen von deinen Spiegeln gebaut werden könnten. Dann wirst du allerdings auch für die nötigen Babys sorgen müssen, oder? Angefangen habe ich ja schon. Als sie bei ihrem Rundgang im Labor angekommen waren, wurde Onno ans Telefon gerufen. Nicht mal hier lassen sie ihn in Frieden. Tja, wusstest du nicht, was für einen wichtigen Mann du geheiratet hast? Ada, Liebes, es war deine Mutter. Dein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt. Was? Es scheint ziemlich ernst zu sein. Sie wollte wissen, ob wir gleich in die Klinik kommen können. Ich fahre euch zurück nach Amsterdam. Für mich, für uns, war wieder einmal der Moment zum Eingreifen gekommen. Ich nehme an, du hast dir etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Vielleicht ein bisschen mehr Dramatik diesmal? Sie werden es schon hören. Sie werden es schon hören, Herr Cherubin. Ada, mein armer Liebling. Hat dein Vater denn früher schon Herzbeschwerden gehabt? Ich glaube schon, aber er wollte es nicht wahrhaben. Männer sind doch immer so tapfer. Oh, hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Wie lange brauchen wir bis zur Klinik, Max? Ich muss leider langsam fahren. Der Sturm ist so stark, dass er den Wagen fast an der Straße weht. Pass auf, da liegt was quer, ein Baum. Das war aber knapp. Wir müssen umkehren, der Baum versperrt die ganze Straße. Nee, es geht nicht, die Räder drehen durch. Nein. Komm, versuchen wir anzuschieben, Onno. Ist gut, ja. Soll ich helfen? Um Gottes Willen, du in deinem Zustand, bleib ganz ruhig sitzen. Wir müssen uns beeilen, bevor ein anderes Auto kommt. Oh Gott! Vorsicht! Hey, der Baum! Zur Seite! in Ordnung? Ja, ja. Alles gut. Aber Ada! Jesus, nein, Ada! Der Baum liegt genau auf dem Auto. Komm schnell, pack an! Es geht nicht, Anno, wir brauchen Hilfe! Gott verdammt! Ada! Unser Kind! Also wirklich, Engel. Gleich zwei umstürzende Bäume, musste das sein? Sie hatten sich doch mehr Dramatik gewünscht. Aber das war doch eine wirklich gefährliche Aktion. Mal angenommen, Ada hätte nicht überlebt. Wenn ich Bäume nicht exakt so umstürzen lassen könnte, wie ich das will, dann würde ich keine Bäume umstürzen lassen, Herr Cherubin. Frau Bones, es ist etwas... Max, wie sehen Sie denn aus? Was ist passiert? Wo sind Ada und Onno? Wir hatten einen Unfall auf dem Weg hierher. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Frau Bruns. Alle leben. Und das Kind? Sie sind im Krankenhaus von Hocheveen. Ich bin mit dem Taxi hierher gefahren. Aber zuerst war ich in der Uniklinik. Dort hat man mir die traurige Nachricht. Es tut mir sehr leid, Frau Bruns. Alles hat einmal ein Ende. Oswald ist ganz ruhig eingeschlafen, ohne Angst und ohne Schmerzen. Wie alt war Ihr Mann? 47. Und dann schon einen Herzinfarkt. Er hat doch bestimmt kein so aufreibendes Leben geführt. Keiner weiß, was für ein Leben jemand wirklich führt. Kommen Sie rein. Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Max? Schrecklich gern. Onno hatte gemeint, man müsse seiner Schwiegermutter die Nachricht von Adas Unfall behutsam beibringen. Aber Max merkte bald, dass Sophia Bruns nicht der Typ Frau war, der leicht aus der Fassung geriet. Wie lange ist Ada schon ohne Bewusstsein? Über 3 Stunden. Zum Glück ist sie noch jung. Ich habe Patienten erlebt, die Tage oder Wochen lang im Koma lagen, ohne bleibende Schäden. Haben Sie denn in der Krankenpflege gearbeitet, Frau Bruns? Vor langer Zeit. Im Krieg. Max rechnete kurz. Sophia Bruns sah nicht älter aus als Anfang 40. Sie hatte dasselbe dunkle Haar wie Ada. Nur trug sie es hochgesteckt und wirkte dadurch etwas streng. In einem schwarzen Nonnengewand hätte sie eine beeindruckende Äbtissin abgegeben. Es ist schon spät. Sie können heute Nacht gerne in Adas früherem Zimmer schlafen, Max. Wenn ich Ihnen keine Umstände mache? Ich möchte Sie gleich im Voraus darauf aufmerksam machen, Herr Cherubin, dass auch das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ein notwendiges Detail des Plans ist. Bitte, wenn du meinst. Max. Max. Was ist? Ist was geschehen? Frau Bruns. Sei mir nicht böse, Max. Du kannst mich ruhig wegschicken. Nein, nein, nein. Es ist einfach... Ich kann jetzt nicht alleine sein. Wie du ausgesehen hast mit all den Schrammen und diesen kaputten Kleidern. Genau wie Oswald damals, an dem Tag, als ich ihn kennenlernte. Im Krieg nach der Bombardierung. Und jetzt das mit Ada. Vielleicht ist es besser, dass er das nicht mehr erleben muss. Arme Sophia. Ja. Kommen Sie. Kommen Sie. In seiner Verwirrung über die Veränderung der beherrschten, kühlen Tag-Sophia in diese von Emotionen überfließende Nacht-Sophia legte Max seinen Arm um sie. Sie drückte sich an ihn, von Schluchzen geschüttelt, und sein Körper passte so genau in die Wölbungen ihres Körpers. Überspringen wir die weiteren Einzelheiten. Wie Sie wollen, Herr Cherubin. Jedenfalls passierte es Max zum ersten Mal in seinem Leben, dass er verführt wurde. Und als er sich schließlich aus dem Strudel von Haar und warmem Fleisch löste, musste er sich eingestehen, dass er noch nie in seiner reichen erotischen Vergangenheit etwas derart Überwältigendes erlebt hatte. Ja, ja, ja, ja, ja. Doch da war Sophia schon aus dem Bett und verschwunden. Ja, du sagst, diese Episode war nötig, hm? Sie werden es schon noch merken, Herr Cherubin. In den folgenden Wochen besuchte Max Sophia alle paar Tage, selbst am Abend des Tages, an dem ihr Mann eingeäschert wurde. Für gewöhnlich redeten sie wenig, lasen etwas oder sahen fern. Und wenn Max später dann im Bett in Adas Zimmer lag, kam sie im Dunkeln zu ihm und verschwand wieder, nachdem sie sich völlig verausgabt hatte. Und hatte sonst sein Verlangen nach derselben Frau jedes Mal proportional zur Häufigkeit ihrer Begegnungen abgenommen, so schien es diesmal immer heftiger zu werden. Man sieht dich gar nicht mehr, Max. Was treibst du? Ach, das neue Teleskop hält uns derzeit ganz schön in Atem. Leider gehen auch die meisten meiner Abende drauf. Ich wollte dich fragen, ob du am Sonntagnachmittag mit mir zu Ada ins Krankenhaus kommst. Max hatte Ada, die noch immer im Koma lag, seit der Unfallnacht nicht mehr gesehen. Etwas in ihm sträubte sich, sie zu besuchen. Und da er wusste, dass sie ohnehin nichts vom Weltgeschehen mitbekam, hatte er auch kein schlechtes Gewissen. Ornos Bitte aber konnte er nicht ablehnen. Ada lag ruhig da, den Kopf leicht zur Seite geneigt, eine Sonde in der Nase. Sie atmete ruhig und mit geschlossenen Augen, als schliefe sie. Und doch wurde einem sogleich bewusst, dass es kein Schlaf war. Sie sieht verändert aus, findest du nicht? Ihr Ausdruck. Irgendetwas Ewiges liegt darin. Wie ein Abbild ihres früheren Selbst. Ein Bild, das einen Menschen aus Fleisch und Blut zur Welt bringen wird. Sie ist jetzt im 7. Monat. Hallo, ihr beiden. Hallo, Schwiegermutter. Ich wusste nicht, dass Sie Ada heute auch besuchen. Tag, Onno. Tag, Max. Tag, Frau Bruns. Ich habe eben mit dem Neurologen gesprochen. Die letzten Befunde sind leider nicht gut, Onno. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass Ada aus dem Koma nicht wieder aufwacht. Ach, ich habe es gewusst. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Wir haben es alle gewusst. Wie um Himmels Willen soll es nun weitergehen? Wenn erst einmal das Kind da ist, was dann? Die Quists beriefen einen großen Familienrat ein, zu dem auch Sophia Bruns gebeten wurde. Innerhalb des Clans war natürlich alles schon längst beredet und entschieden worden. Zwei von Onnos Geschwistern hatten Familie und Kinder und waren bereit, das Neugeborene zu sich zu nehmen. Natürlich erwartet keiner von dir, dass du die Windeln wäschst, mein Junge. Ich habe schon einen Stall voll Plagen, da bringen wir deines auch noch unter. Siehst du, wunderbar. Dass ich politisch etwas weiter rechts stehe, wird dich ja wohl nicht stören, Bruderherz. Ja. Du kannst später immer noch deinen wohltätigen sozialistischen Einfluss auf deinen Sprössling geltend machen. Ich danke euch allen sehr für eure Hilfsbereitschaft. Aber ich muss mich doch jetzt nicht gleich entscheiden, hoffe ich. Es sind ja noch 2 Monate bis zur Geburt. Max wusste von der Familienzusammenkunft und erwartete unruhig Onnos Bericht darüber. Am liebsten hätte er ihn und auch Sophia noch in der Nacht angerufen. Am nächsten Tag hielt er es nicht mehr aus. Denn jetzt war sie plötzlich da, die Stunde der Wahrheit. Eine Art Trunkenheit erfasste ihn angesichts der totalen Veränderung, die ihm bevorstand. Du, Max? Das ist aber sehr unüblich. Danke für den überschäumenden Empfang, Onno. Kann ich trotzdem etwas mit dir bereden? Na, komm rein. Auf eigene Gefahr. Ist noch weniger aufgeräumt als früher. Vorsicht! Es ist Chaos. Es ist ja sagenhaft. Ist das. Bist du eigentlich überhaupt noch ein Mensch? Das frage ich mich auch manchmal. Komm, setz dich. Übrigens, man hat mich heute in die Klinik gerufen, Max. Die Ärzte wollen kein Risiko eingehen und das Kind noch in dieser Woche per Kaiserschnitt herausholen. Ich muss mich bis morgen entscheiden. Deshalb bin ich hier. Du hast mir erzählt, dass du das Kind eigentlich keinem deiner Geschwister überlassen möchtest. Ja. Auf der anderen Seite willst du auch nicht, dass es bei einer alleinstehenden Frau wie Sophia Bruns aufwächst. Stimmt. Und was weiter? Ich habe Sophia vorgeschlagen, dass sie und ich uns gemeinsam um euer Kind kümmern. Wie meinst du das, Max? Es ist ziemlich sicher, dass ich Teleskopastronom in Westerbork werde. Und so werde ich in absehbarer Zeit vermutlich auch dorthin ziehen. Nach Westerbork? Mhm. Du fühlst dich auf dem Land doch immer wie nach Sibirien verbannt. In mir hat sich einiges verändert, Onno. Deine Schwiegermutter ist bereit, bei mir zu wohnen, sodass dein Kind dann in guten Händen wäre. Ich kenne deinen Sinn für Humor, aber ist das nicht ein bisschen üppig? Ich meine es ganz im Ernst. Dann musst du mir helfen, das zu verstehen. Was ist in dich gefahren? Ich würde es nicht einen Tag lang mit diesem Weib unter einem Dach aushalten und dabei ist sie meine Schwiegermutter. Sag mal, hast du was mit ihr? Sehr komisch. Es sähe dir ähnlich. Doch wahrscheinlich gibt es selbst für einen Wüstling wie dich Grenzen. Wie stellst du dir das vor? Ich werde in Westerbork oder irgendwo in der Nähe leben wie ein Gelehrter mit seiner Haushälterin und deren Enkel. Ja, sie wird mir Essen kochen und meine Hemden bügeln. Für meine sexuellen Bedürfnisse wird sie schon jemand finden. Max, warum tust du das alles für mich? Ich tue es nicht für dich. Ich habe das Leben, das ich bisher geführt habe, ziemlich satt. Oder lass es mich anders ausdrücken. Die Veränderung passt mir in gewisser Weise ganz gut in den Kram. Max, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag nichts. Oder besser, sag, dass es in Ordnung ist. Dann sind wir schnell fertig. Ja. Und du lieber Gott, aber meine Familie. Wie bringe ich meiner Familie bei? Soll das heißen, dass du einverstanden bist? Natürlich. Und ich bin sicher, dass Ada es auch für das Beste gehalten hätte. Jetzt muss Champagner her. Ja. Ich hoffe schwer, dass du einen im Haus hast. Ja. Erstaunlich, diese Entscheidung von Max. Was war nun die eigentliche Triebfeder? Das Kind, von dem er nicht wusste, ob es seines war, und das Schuldbewusstsein Onno gegenüber? Oder seine Leidenschaft zu Sophia Bruns? Wie wäre es mit einer Mischung aus allem? Aha. Also, Max. Übrigens war das heute ein verdammt seltsames Gespräch mit dem Arzt. Inwiefern seltsam? Naja, er hat es nicht ausgesprochen, aber was er meinte, wurde doch ganz deutlich. Auf der einen Seite die Aussicht, dass der Körper noch Monate, vielleicht Jahre dahin vegetiert, bis sie schließlich einen natürlichen Tod stirbt. Oder aber es kommt übermorgen bei der Operation zu einer Blutung. Oder einem Herzstillstand mit Todesfolge. Und du meinst, er hat dir quasi angeboten, dass er... Ja. Aber ich kann doch nicht einfach so aus heiterem Himmel über Adas Leben entscheiden. Als ich zu dem Arzt sagte, dass wir unser Gespräch vielleicht ein andermal fortsetzen könnten, meinte er, es gäbe eigentlich nicht viel fortzusetzen. Und das bezog sich natürlich auf Adas Leben. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich versuchen herauszufinden, ob die Ärzte hundertprozentig davon überzeugt sind, dass Ada hirntot ist. Wenn sie auch nur die geringste Spur von Individualität besitzt, dann wäre es Mord. Ja. Aber wenn wirklich gar nichts mehr da ist, 0%, dann bedeutet das nichts. Aber wie komme ich dahinter, was die Ärzte wirklich denken? Keiner von denen wird direkt etwas sagen. Die riskieren ja alle Kopf und Kragen. Sehr einfach. Erkundige dich danach, ob Ada eine Narkose bekommt. Wenn nicht, bedeutet das, dass sie über keinerlei Wahrnehmung mehr verfügt. Wenn aber doch, dann weißt du Bescheid. Onno und Sophia hatten Ada schon vorher gesehen. Deshalb blieb, als sie am Tag der Operation zu dritt in das Krankenzimmer traten, nur Max erschrocken auf der Schwelle stehen. Adas Haar war millimeterkurz. Die schöne dunkle Umrahmung ihres Gesichts war verschwunden und hatte einen wehrlosen kleinen Kopf enthüllt, der erst jetzt endgültig in die Unerreichbarkeit entschwunden schien. 5 Minuten später wurde Ada in den Operationssaal gebracht. Ich habe übrigens vorhin noch mit dem Anästhesisten gesprochen, Max. Ach ja? Sie geben Ada eine Vollnarkose. Ich verstehe. Natürlich machen Sie das. Schon im Interesse des Kindes, um während der Operation mögliche Reflexe zu vermeiden. Von jetzt an werden wir also an jedem 30. Mai Geburtstag feiern. Alles ist im Begriff, sich zu verändern. Das Kind wandelt sich von der Frucht zum Menschen, Ada von einer Tochter zur Mutter Sie, Sophia, von einer Mutter zur Großmutter und ich von einem Sohn zum Vater. Nur Max verändert sich nicht. Sieht dir wieder mal ähnlich. Und ich hoffe, ich werde mich so unveränderlich erweisen wie ein Stein. Seid mal still. Ich glaube, ich höre ein Kind schreien. Schwester? Ja, gratuliere. Ein engelhafter Junge. Ein Junge? Oh, Mutter und Kind sind wohlauf. Ist das nicht wunderbar? Ich gratuliere, Ono. Was für ein Glück. Danke. Danke. Wenige Minuten später standen sie sprachlos vor dem Brutkasten und Ärzte und Schwestern schauten ihnen über die Schulter. Niemand hatte jemals so ein Baby zu Gesicht bekommen. Wie ein kostbares Museumsstück in einer Vitrine lag es in dem gläsernen, abgeschlossenen Raum. Weder war es kahl noch runzlig, wie Neugeborene sonst oft sind. Vielmehr hatte es glattes, schwarzes Haar. Und seine Haut war weich und schimmerte, als würde sie vom Licht des Vollmonds beschienen. Am auffallendsten jedoch waren seine Augen. Weit geöffnet und die Iris von einem Lapislazuli-Blau, wie es keiner von ihnen je bei einem Menschen gesehen hatte. Wie ein Engel aus einem italienischen Renaissance-Gemälde. Nur die Flügel fehlen. Ja, diese Augen. Dieses Blau gibt es eigentlich gar nicht. Geradezu überirdisch. Und wie soll er heißen, Ono? Quinten. Mein Sohn wird Quinten heißen. Quinten. Quinten Quist. Zweimal Kuh, Kuckuh. Das gefällt mir. Quinten Quist. Da war er nun also glücklich auf der Erde, unser Abgesandter. Gratuliere, Engel. Gute Leistung. Danke, Herr Cherubin. Ich freue mich, dass selbst Sie mit dem Resultat zufrieden sind. Auch wenn wir noch weit weg sind von unserem eigentlichen Ziel. Dann erzähl weiter, Engel. Ich höre. Die Entdeckung des Himmels. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Harry Mulisch. Aus dem Niederländischen von Martina den Hertog Vogt. Funkbearbeitung Valerie Stiegele. Sie hörten den ersten Teil Der Plan. Es sprachen Engel Ulrike Grumbiegel, Cherubin Gerd Baltus, Onno Quist Cornelius Obonja, Max Delius Philipp Moog, Ada Bruns Anne Weber, Sophia Bruns, Marlene Diekhoff, Mutter Quist, Renate Schröter, Bruder Quist, Volker Hanisch, Helga Hartmann, Ulrike Grote, Krankenschwester, Regine Lamster. Technische Realisation, Jutta Liedemitt und Christine Berger. Regieassistenz, Gabriele Rosch. Regie, Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1999. Das wollte ich. Für immer auf Gipfeln sitzen. Schmollen. So viel schlechte Laune haben, dass es mich froh macht. Eine Frau steigt aus, nur weg von der Alltagsgleichheit. Stattdessen klettert sie Handy und orientierungslos in den Alpen herum, bis Anna auf sie schießt. Versehentlich. Ich deute mit dem Nudeltopf auf das Gewehr. Want to shoot me? In die Gipfeleinsamkeit der Ich-Erzählerin platzt LKW-Fahrerin Anna hinein, inklusive Truck mit 24 trächtigen Kühen. Hey, can I come with you? Ein Truck, zwei ungleiche Frauen und 24 Kühe auf dem Weg Richtung Türkei. Wir Königinnen heißt Anja Gemeinwiesers aufregende Road Novel, eingelesen von Carmen Jasmin Ipek. Yesterday you kissed me. I mean, you could do that again. Wir Königinnen, das Hörbuch von Anja Gemeinwieser in ARD Sounds. You know, fuck your work, fuck your man, but never, never fuck your sister.